Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu unserem Blogcast mit der Nummer 0005. So langsam beschleicht mich wirklich der Gedanke, dass das mit diesem Podcasten eine Beschäftigung für arme Seelen ist. Denn ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich habe jetzt zum sechsten Mal angefangen, den Text für die Nummer 5 aufzunehmen. Weil alles, worüber ich eigentlich sprechen wollte, das dachte ich mir, lässt er dann doch lieber sein, aus gewissen Gründen, die ich euch vielleicht im Nachhinein dann irgendwann noch erzählen kann. Ja, und die Suche nach Themen gestaltet sich halt gar nicht so einfach. Vielleicht lässt sich dazu sagen, dass einfach die letzte Zeit bei uns auch ziemlich viel los war. Wir sind irgendwie von einem Eck zum nächsten gerannt, waren hier, waren da und es gab immer was zu tun. Jetzt fährt Katrin für 4,5 Tage, naja, knapp 5 Tage nach Frankreich. Und ich bin sozusagen Strobelwitwer, hallo, Sprachvermögen weggeblieben. Werde zum ersten Mal seit langer Zeit wieder ein Wochenende in München hier verbringen. Mal schauen, was ich mache. Ich habe mir mal ganz fest Sport aufs Programm geschrieben. Muss mal sein. Ja. Mal sehen, was ich noch so tut. Irgendwie bin ich gerade der typische Großstadt-Alleinwohner. Bei mir im Fernsehen läuft Sex in the City total bescheuert. Zumal wir alle Folgen hier auf DVD haben. Ja, und ich bin auf der sinnlosen Suche nach Podcast-Content, während ich mir einen neuen Klingelton aufs Handy gespielt habe und hier bei einem künstlichen Weihnachtsbaum in die Weltgeschichte hinausschaue. Dabei haben wir draußen nicht mal mehr viel Schnee. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen negativ klingen, ist es aber nicht unbedingt, denn wir haben zwei neue Regale aufgehängt und auch die Duschvorhangstange ist im Bad. Allerdings ist die Stange zu lang, also wir haben die Halterungen an die Wand geschraubt und wollten dann die Duschvorhangstange hinmachen, aber das hat nicht so wirklich geklappt. Ja, letzten Donnerstag und Freitag war ich auch in Frankfurt, habe das ein Interview-Training genossen, was eigentlich recht interessant war und das war wirklich super. Ich habe ja da schon ein paar Zeilen drüber geschrieben. Das Hotel, in dem wir da mal abends in der Bar waren, um ein paar Bierchen zu trinken, das war echt eine feine Angelegenheit. Ich muss wirklich sagen, das Hotelwesen reizt mich ungemein. Man muss nur in den richtigen Laden kommen. Also ich denke, es ist wirklich sehr viel Aufwand und Energie nötig, um ein Hotel dieser Klasse und dieser Größe am Laufen zu halten. Man muss auch schon einiges in Lehrgeld gezahlt haben, um da hinzukommen, aber das war wirklich beeindruckend. Also sollte jemand mal in der Nähe der Franklinstraße in Frankfurt sein, das Radisson SAS definitiv mal anschauen. Lohnt sich wirklich. Ja, gestern war ich mal wieder kurz im Büro. Kurz 8 Stunden halt. Bevor ich heute in mein Projekt reingestartet bin, hat sich heute noch etwas locker angelassen. Hat ja auch noch nicht alle Zugänge und so weiter und so fort. Ich hoffe, das wird sich morgen dann alles ergeben, damit es dann losgeht, weil es war heute schon ein bisschen langwierig, wenn man nicht wirklich was machen kann und sich nur irgendwelche Dokumente und Sachen anschaut. Also das war nicht ganz so ganz so rosig. Aber ich denke, da kommen auch noch andere Tage. Sehen wir mal, wenn das so weitergeht, bin ich jetzt bis Ende März definitiv in München, was auch ganz schön ist. Da man dann auch, wenn der mal jetzt Skifahren gehen kann und abends auf den Weihnachtsmarkt und überhaupt und bla bla bla. Leider ist dann heute die U-Bahn ausgefallen. Das war auch ganz toll, wenn sich dann Millionen von Münchnern verzweifelt in eine einzige U3 quetschen Richtung Olympiazentrum, weil es die einzige ist, die seit 20 Minuten gefahren ist. Also könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was hier los war. Nicht gerade witzig gewesen, aber gibt es sonst nichts zu tun. Jetzt ist auch schon 9:30 und wie gesagt, diese Sache mit dem Podcast, es gibt ja wirklich ein paar gute. Ich höre mir immer diesen ChinesePod.com an, wenn ich in der U-Bahn unterwegs bin, um da das Chinesisch ein bisschen am Leben zu halten. Oder auch im Zug am Freitag. Das war echt eine feine Sache, eine Stunde Zugfahrt, kriegst du mal locker zwei, drei Lektionen gut durch, wenn du die dann nochmal wiederholst. Dann kann auch der im Block hast, in der dritten Person über sie spricht, ja, da ein bisschen was mitnehmen, was lernen. Auf der anderen Seite, ich habe jetzt wirklich mal versucht, ein paar andere Blockcasts zu abonnieren. Ich habe da nicht wirklich was Sinnvolles gefunden. Also es gibt zu Lost einen Podcast, den höre ich mir ganz gerne an, aber einfach nur, weil es um Lost geht. Das ist auch eigentlich alles. Ansonsten, ich weiß nicht, ich war bei Lonely Planet, ich hatte mal den Spreeblick-Podcast drinnen. Schlaflos in München höre ich mir ganz gerne an, sind aber nur 3 Minuten und daher nicht wirklich, ich will nicht sagen sinnvoll, aber von Nutzwert. Also sollte da jemand von euch ein paar gute Empfehlungen für Podcasts haben, schreibt die doch mal in die Kommentare rein. Ja, Hannes wollte nochmal, dass ich was über meine Nachbarschaft hier erzähle. Das werde ich am Wochenende, glaube ich, mal machen, wenn ich hier mal ein bisschen rumeiere in der Gegend und mal ein bisschen gucke, ein bisschen Zeit habe. Sagen, ich freue mich schon aufs Wochenende, dann mal wieder nicht Auto fahren, nicht in der Gegend rumrutschen. Ist nur schade, dass meine Süße nicht da ist. Wäre echt schön, wenn Katla am Wochenende auch da gewesen wäre, aber jetzt gucke ich halt mal, was ich so mache. Dann aufstehen, ein bisschen joggen, dann ein paar Brötchen mitnehmen, frühstücken. Ja, auch mal ein bisschen einkaufen, Weihnachtsgeschenke und so. Habt ihr eigentlich ein paar Ideen? Was schenkt ihr euren Liebsten zu Weihnachten? Vater, Mutter? Lasst mal was von euch hören. Ich wünsche euch noch eine schöne Nacht. Viele Grüße aus Schwabing und lasst es euch gut gehen. Ach ja, bevor ich es vergesse, ich hab's vergessen, wenn ich ehrlich bin. Ich jetzt noch das aktuelle Rätselschnipselchen. In welchem Film handelt es sich? Ab in die Kommentare damit. How many assholes we got on this ship anyhow? Yo! I knew it. I'm surrounded by assholes. Keep firing, assholes!